Ich bring das Weed in die Town, hab viel zu verkaufen und selten mal den Kopf rein wie muslimische Frauen und Kilos im grauen Benz aus den Niederlanden. Homies sind im Knast, ich weiß, ich werde Niederlanden. Treff Lieferanten für Grasgruß in Aachen. Denk, steht sich steig aus nach dem Ding wie Fahrstuhlinsassen. Doch hol dann abermals aus Mexiko Coca und es kommt per Containerschiff über die Grenzen Europas mit so mächtig viel Dope, dass der Sold staunen würde, wenn er diesen Kanye entdeckte wie Hover. Ihr splittert in Parts übers Ticken vom Gras. Deine Gay-Rap-Clique sind Fake-Ass-Bitches wie Nicki Minaj. Kid, ich komm in dein Martina-Pelz, verdien mein Geld mit Coke wie das Medellin-Kartell. Bin kein britischer Lord, doch gib meinen Dienern Schellen, wenn sie sich nicht vom Surfer neigen wie Riesenwellen. Schwarze Techno, ein schwarzer Maserati. Du siehst mich und kriegst Megakomplexe wie Abu Dhabi. Alles cool, ich hab Money. Gucci Jacket, Bulletproof wie John Gotti. Und ich cruise mit zwei Buddies, die sich zukoksen mit blutroten Bugatti. Alles cool, ich hab Money. Gucci Jacket, Bulletproof wie John Gotti. Impulse meiner total kühlen Coca-Psyche gelangen über hochaktive Synapsen und Neuronen an meine Großhirndrüse, führen über Muskelstränge zur Krümmung von zwei in Chrom verzierten Pistolenabzügen befindlichen Zeigefinger, die dich mit Schrot durchsieben. Ich lass dich tot da liegen, verbrenn deine Großfamilie und sie passt eine fucking 2 Quadratmeter Bootskajüte. Und das alles während meine iPhone-Kopfhörer Mozart spielen. Der Boss, ich steh vor in meiner Blüte, so wie eine Honigbiene. Ich mache dich kalt durch Waffengewalt, auf nassem Asphalt, pack dich am Hals, verscharre dich nachts in dem Wald, weit von der Tatortstätte. Errichte einen Grabstein und sprüh Hardcore-Fäge den Neonfarben auf die Marmorfläche. Pimp Slap rechts, Pimp Slap links, das würde ich sagen. Wer Pimp Slap rechts, kein Instant-Kill. Sogar New York Gangster hören mich im Loop, wenn sie durch Queens rauschen wie königliches Blut. Ich mach Geld in Rio, Tony Montana und Michael Corleone in einem El Pacino. Godfather, Blood Money, Don Status, John Gotti. Schwarze Techno, ein schwarzer Maserati. Du siehst mich und kriegst Megakomplexe wie Abu Dhabi. Alles cool, ich hab Money. Gucci Jacket, Bulletproof wie John Gotti. Und ich cruise mit zwei Buddies, die sich zukoksen mit blutroten Bugatti. Alles cool, ich hab Money. Gucci Jacket, Bulletproof wie John Gotti.